Das große Abschlachten. Blutorgie. Zuerst der Tabak, dann das Bauwesen, dann die Entführungen und schließlich das Heroin. Die neuen kriminellen Geldquellen, die sich zwischen den späten 50er und späten 70er Jahren auftaten, boten Mafiosi, Camorristi und Ranghettisti, die sich zusammenschlossen, um ihre Ziele zu verwirklichen, gewaltige Profite. Neue wirtschaftliche Netzwerke wurden errichtet. Wie die Joint-Venture-Unternehmen, die das gemeinsame Kapital zunächst in Tabak, dann in Heroin investierten. Oder die Entführungsbanden, die ihre Opfer im Norden kidnappten, in den Süden schleusten und auf dem Aspromonte gefangen hielten. Oder die weltumspannenden Heroinschmuggelringe, die das goldene Dreieck über Sizilien mit den Vereinigten Staaten verbanden. Neue Wirtschaftspartnerschaften entstanden. Auch solche, die die Grenzen zwischen Cosa Nostra, Camorra und 'Ndrangheta sprengten. Ein Journalist schätzt die Gesamtzahl all derer, die in den 1980er Jahren in Süditalien durch das organisierte Verbrechen zu Tode kamen, auf 10.000. Freilich nur eine Vermutung, aber keineswegs zu hoch gegriffen. Jede Chronik dieses blutigen Jahrzehnts muss in Palermo beginnen, wo der Corleonese Totò Riina seine Karriere fortsetzte. Wie bereits erwähnt, hatten die Entführungen, die Riina oder sein Boss Luciano Licio arrangiert hatten, die Cosa Nostra bereits in den 1970er Jahren in zwei Lager gespalten. Die Zusammensetzung des Triumvirats machte das Kräfteverhältnis nur allzu deutlich. Auf der einen Seite Riina, ihm gegenüber, gleichsam als Gegengewicht, Stefano Bontate, der Prinz von Villa Grazia und Tano Badalamenti, das erste Oberhaupt der Palermer Kommission, nachdem diese 1974 wiederhergestellt worden war. Riina stammte aus Corleone, das sich historisch gesehen am äußeren Rand der Mafiamacht in der Provinz Palermo befand. Von den 11 Männern, die 1975 in der Kommission saßen, galten nur 3, darunter Riina selbst, als Gegenspieler zu Bontates und Badalamentis Machtsystem. Doch Riina hatte das Glück und vor allem die Gerissenheit auf seiner Seite. Glück, weil sowohl Bontate als auch Badalamenti zu Beginn der 70er Jahre verhaftet wurden, was Riina den nötigen Spielraum verschaffte, um seine ersten Entführungen zu planen. Und Gerissenheit, weil Riina, als tatsächlich Drogendollars nach Sizilien flossen, schnell die unterschwelligen Wogen von Neid erahnte, die sie in Bewegung setzten. Der Kurze beschloss, seine wirtschaftliche Schwäche in politische Stärke zu verwandeln. Er wollte Kapital schlagen aus der Frustration, die das transatlantische Syndikat erzeugt hatte, um auf Sizilien Freunde und Macht zu gewinnen und so die Kommission unter seine Kontrolle zu bringen. Indem er sämtliche Randfiguren des Heroingeschäfts an sich band, wollte Riina die Familie der Corleonese zu einem großen Verband aus Ehrenmännern unterschiedlicher Familien umkrempeln. Im Januar 1974 wurde ein pensionierter Polizeibeamter namens Angelo Sorino in San Lorenzo erschossen, einem Ort in der Piana dei Colli. Er hatte pflichtbewusst seine ehemaligen Kollegen bei ihren Ermittlungen gegen Riinas Verbündete unterstützt. Wer auch immer für Sorinos Tod verantwortlich war, hatte die Kommission der Cosa Nostra nicht ordnungsgemäß darüber informiert. Die Polizei, die vom Prinzip der Gebietshoheit ausging, kannte den Schuldigen. Filippo Giacalone, Boss der Familie, in deren Territorium sich der Tatort befand. Giacalone, ein Freund Stefano Bontates, wurde auch prompt verhaftet. Wie sich herausstellte, hatte Giacalone Sorinos Tod nicht angeordnet. Er musste nur als Sündenbock in einer weitaus größeren Intrige herhalten. Sobald er freikam und Zeit hatte, Nachforschungen anzustellen, ließ er Bontate wissen, dass ein Killer der Corleonese, ein gewisser Leo Luca Bagarella, den Mord verübt hatte. Doch bevor Bontate diese Information an die Kommission weitergeben konnte, verschwand Giacalone. Sein Sitz in der Kommission ging an den Boss der benachbarten Resutana-Familie, Freunde der Corleonese. Nachdem sie Entführungen und Morde dazu benutzt hatten, die von Bontate und Badalamenti kontrollierte Kommission zu diskreditieren, gingen die Corleoneser daran, die Macht an sich zu reißen. Mittlerweile hatten sie bereits einen gewichtigen Verbündeten, den Boss von Ciaculli, Michele Greco, genannt der Papst, der Bontate mit scheinbar vernünftigen Erklärungen für das Gebaren der Corleoneser geschickt, Sand in die Augen streute. Hinter Michele Grecos Vertuschungsmanöver wechselten immer mehr Bosse auf Riinas Seite.